In letzter Zeit brachte das Repräsentantenhaus des US-Kongresses eine Resolution über die Teilnahme der USA-Koreaner am Treffen der getrennten Familienangehörigen und Verwandten durch. Im Zusammenhang damit gab der Sprecher des Zentralvorstandes des Roten Kreuzes der DEVJK am 8. Dezember Antwort auf die Frage des Reporters der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur. Der Sprecher sagte wie folgt: Am 29. November brachte das Repräsentantenhaus des US-Kongresses eine Resolution durch, in der die DEVJK dazu aufgefordert wurde, das Treffen der USA-Koreaner mit ihren Familienangehörigen und Verwandten im Norden zu erlauben und die Maßnahme zur Vertrauensbildung zu ergreifen, die zur Erhaltung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel beitragen kann. Nach der Durchbringung der Resolution behaupteten die Abgeordneten des US-Kongresses, dass ein Grundstein für das Treffen der 100.000 USA-Koreaner mit ihren getrennten Familienangehörigen gelegt worden sei. Wie weltweit bekannt ist, sind die USA der Hauptverantwortliche für die Teilung der koreanischen Nation, wodurch die Frage der getrennten Familienangehörigen und Verwandten entstand. Sie sind der Rebellsführer, der mit der bösen, feindseligen DEVJK-Politik selbst das Treffen der Blutsverwandten verhindert. Jedes Jahr führen sie in Südkorea unter Einsatz von enormen Streitkräften die provokatorischen Atomkriegsübungen gegen die DEVJK durch und tragen dadurch das Treffen der getrennten Familienangehörigen und Verwandten von Nord und Süd absichtlich zum Scheitern. Sie setzten sich für die Sanktionen gegen die DEVJK und ihre Erdrosselung hartnäckig ein und verhinderten die Reise der Auslandskoreaner ins Heimatland. Trotzdem hatte der US-Kongress im Januar 2008 den sogenannten Gesetzesantrag für die Unterstützung des Treffens der USA-Koreaner mit ihren getrennten Familienangehörigen fabriziert und brachte diesmal erneut eine Resolution für das Treffen der USA-Koreaner mit den getrennten Familienangehörigen und Verwandten durch. Das Hauptziel besteht darin, diese Frage als einen Schleier dazu auszunutzen, unter dem Vorwand der Anti-DEVJK-Menschenrechtskampagne und der Maske der Humanität ihren wahren Charakter als Verbrecher zu verbergen, der die koreanische Nation in zwei geteilt hatte. Selbst die USA-Koreaner, die am Treffen der getrennten Familienangehörigen und Verwandten teilnehmen sollen, meinen, diese Resolution, die im US-Kongress durchgebracht worden sei, habe es zum Ziel, Druck auf den Norden auszuüben. Es würde zum Zustandebringen des Treffens von getrennten Familienangehörigen und zur Erhaltung des Friedens auf der koreanischen Halbinsel gar nicht beitragen und eine entgegengesetzte Wirkung erzielen. Wenn die USA heimtückisch versuchen, sogar die Frage des Treffens der USA-Koreaner mit ihren getrennten Familienangehörigen und Verwandten für die Anti-DEVJK-Menschenrechtskampagne zu missbrauchen, wird bloß ihr dunkler und unverschämter Charakter noch deutlicher ans Licht kommen.